Gesellschaft. Der Mensch zur Tat und zur Höhenluft gedacht. Es sind alte Traditionen, doch gleich zu tun. Vielen Helden sagen und für das göttliche Blut. Doch die Wüste, sie arbeitet, sie hält den Stein. Sie will in dich in Menschen, aufrichtig und rein. Die Götter schweigen, Totenstille im Mulde. Menschheit abgekehrt, verloren der Lebenssinn. Dämonen haben sich auf den Thron erhoben. Sie haben den Untergrund an sich gehoben. Im Glanz des Feuers steht schon lange niemand mehr. Keine Legion trägt die Götter an der Spitze einher.